Das Revolutionsmuseum des Kunststudios Mansude wurde neu gebaut und eröffnet. Die Eröffnungsfeier des Revolutionsmuseums fand am 10. August vor den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Kunststudio Mansude statt. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas Kim Gi-nam und weitere Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter und die Belegschaft des Kunststudios sowie die verdienstvollen Aktivisten nahmen an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmer legten an der Statue vom Genossen Kim Jong-il in der Haupthalle des Revolutionsmuseums des Kunststudios Mansude einen Blumenkrumm nieder. Im Revolutionsmuseum sind eine farbige Skulptur vom Genossen Kim Jong-il, die Fotos und Hinweise von den Staatsführern Koreas und mehr als 1000 historische Gegenstände nach den Zeiten und Inhalten zur Schau gestellt.